Zu Besuch in einigen afrikanischen Ländern verließ eine Delegation des Außenministeriums der TVRK unter Leitung des Vizeaußenministers Chin Hongzhol am 1. August mit einer Maschine Pyongyang.